Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich spreche mal wieder fürs erste deutsche Krähennest CC bei Waco. Wir unterhalten uns heute über uns, über einen standhaften Schuldirektor und so einen Bundestagsabgeordneten. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Denn ich bin zusammen mit Siggi und dem Direktkandidaten aus dem Kreis Borken. Oder einem Direktkandidaten aus dem Kreis Borken und genauso Wiebke. Jetzt habe ich es auch noch falsch rum gemacht und ich sage erstmal hallo. Stellt euch doch mal eben vor und jetzt gebe ich der Dame den Vortritt. Wiebke, leg mal los. Ja, hallo. Ich bin Direktkandidat in Steinfurt 1, Borken 1 und das ist genau der Kreis, wo die Sache mit der Podiumsdiskussion und Jens Spahn hochgekommen ist. Du hast das schon ganz richtig erwähnt. Eine Kleinigkeit, es waren sogar zwei standhafte Schulen, aber darüber kann ich ja gleich mehr erzählen. Ja, genau. Ja, Siggi, du bist nicht nur Direktkandidat und ich hatte Wiebke auf Steinfurt, deswegen gerade mit der Direktkandidat aus Borken, man verzeih mir das. Siggi, du bist Direktkandidat in Borken, auch wenn dich viele kennen, stell dich auch mal eben kurz vor. Ja klar, also ich bin Siggi Kerkhoff, ich bin Direktkandidat für den Wahlkreis Borken 2 und ich bin gleichzeitig Pressesprecher der Piratenpartei im Kreis Borken und in dieser Funktion habe ich mich auch zu diesem Vorfall geäußert. Ja, um die Unterhaltungsgrundlage für diesen Podcast zu schaffen, möchte ich mal eben kurz erzählen, was passiert ist, ganz grob. Es gab eine Podiumsdiskussion. Jens Spahn war als Mitglied des Bundestags auch eingeladen, natürlich, selbstverständlich. Und er hat aber diese Podiumsdiskussion abgesagt, weil Piraten und AfD vertreten sind. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Wiebke? Ja. Kann ich zustimmen. Gut, jetzt wird es ja natürlich spannend und vielleicht magst du, Siggi, mal eben kurz die Argumentation wiederholen. Und das ist ja der Aufreger, der ja auch bei uns tatsächlich rauf und runter gelaufen ist, wenn so jemand ein Mitglied des Bundestags sich so äußert. Siggi, vielleicht magst du es mal eben kurz wiederholen. Ja, klar, gerne. Also Fakt ist, dass Jens Spahn ganz klar der Schule gesagt hat, bitte ladet die Piraten und die AfD aus. Sonst werde ich an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. Und da muss ich sagen, ich halte es also wirklich für sehr, sehr bedenklich, wenn ein Mitglied des Deutschen Bundestages, ein Kandidat, wirklich diesem Informationsbedürfnis der Schülerinnen, die ihn zum Teil ja auch wirklich nicht kennen, weil das auch junge Leute sind, nicht nachkommt. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die muss Jens Spahn selber treffen. Das muss man ihm, so wie er sagte, auch zugestehen. Das, was ich ihm nicht zugestehe, ist einfach diese Nötigung der Schule. Und da muss ich wirklich sagen, das hätte ich einem Mitglied des Deutschen Bundestages so nicht zugetraut. Ja, jetzt ergreife ich einfach mal die Position des Jens Spahn, der ja sagt, ja Moment mal, also es ist gute Tradition, ich kandidiere zum vierten Mal, es war immer üblich, dass Parteien eingeladen werden oder Mitglieder der Partei, Direktkandidaten, Listenkandidaten, wie auch immer, die auch tatsächlich im Bundestag vertreten sind. Weder Piraten noch AfD sind im Bundestag vertreten. Warum sollte ich mich mit diesen Leuten dann zusammen in eine Podiumsdiskussion setzen? Wenn ich da was drauf sagen sollte, aber wie kann man natürlich auch was zu sagen, diese Position kann er vertreten, selbstverständlich. Das ist eine Position von Jens Spahn, die er bei allen Veranstaltungen, die er plant, auch so vertreten kann. Hier geht es aber darum, dass es Schulen sind, die in eigener Zuständigkeit so eine Veranstaltung planen. Und wenn diese Schulen sagen, unsere Schülerinnen und Schüler haben aber das Bedürfnis, weil es auch Parteien sind, die sie besonders interessieren, Piraten und AfD zu hören, dann ist das nicht mehr die Entscheidung von Jens Spahn, sondern es ist die Entscheidung der Schule. Und Gott sei Dank haben sie auch dafür gestanden. Ja, Wiebke, jetzt nehme ich dann nochmal, ich habe jetzt auch vergessen, Jens Spahn für heute Abend einzuladen, er möge es mir verzeihen, er wäre sonst sicherlich dabei gewesen bei diesem Podcast, da er nicht dabei ist, muss ich natürlich dann jetzt mal in seine Seite einnehmen und ich versuche das jetzt mal so richtig wiederzugeben aus dem Zeitungsbericht, wo er denn gesagt haben soll, Zitat des BBV, es könnte ja sonst durchaus passieren, dass ich irgendwann neben der NPD sitze in so einer Podiumsdiskussion, Wiebke. Da hat er ja auch eigentlich gar nicht so Unrecht mit, solange die NPD jetzt nicht verboten wird oder sonst was, hätte man einladen können. Ich bin froh, dass niemand auf die Idee kommt, aber ich weiß gar nicht, wer es bei Twitter geschrieben hat, deswegen kann ich da jetzt keine Credits für geben, aber ich habe gelesen und ich bin voll der Meinung, auch wenn man solche Leute wie die NPD einladen würde, dann muss man erst recht erscheinen und die Leute gegen die Wand reden und den Schülern zeigen, warum das der falsche Weg ist und sich nicht dann einfach davor, ja, sich verdrücken. Also ich finde, das ist dann genau der falsche Weg. Denn das ist jetzt mache ich auch mal die Sache mit der Partei Selbstkritik. Es gibt ja Stimmen, auch Mitglieder des Bundesvorstands, die sich denn beschweren, wenn Listenkandidaten von uns sich zusammen auf die Bühne mit einem AfD-Mitglied setzt, weil viele Piraten der AfD rechte Tendenzen zuschreiben, halten sie es nicht für tragbar, da eine gemeinsame Podiumsdiskussion mit diesen Leuten durchzuführen. Wie steht ihr denn dazu? Dann würde ich sagen, Sigi. Also erstmal grundsätzlich, da muss ich Sigi recht geben, also man wird sicherlich niemals mit mir irgendeiner rechten Partei zuordnen können, aber solange es sich um demokratische Parteien handelt, muss man sich mit denen irgendwie unterhalten. Wir kommen allerdings nicht, sag ich mal, selten in die Verdrückung, weil, wie ich eben schon mal gesagt habe, es ist nicht unsere Entscheidung, wen die Schule einlädt, von wem sie Informationen haben möchten. Unsere Entscheidung ist, setze ich mich dann dazu oder setze ich mich dazu. Und mein Abwägungsprozess würde immer so weit gehen, da kann ich Liebke also nur voll zustimmen, dass gerade, wenn solche extremen Parteien dort eine Bühne oder wie auch immer geboten wird, dass ich auf jeden Fall hingehe und da ordentlich kontragiere, damit die ja nicht irgendwelche Leute noch von mir überzeugen können. Ja, jetzt ist das ja so, dass Jens Spahn sagt, das ist doch gute Tradition, das haben wir doch immer so gehalten und das hat gut funktioniert. Warum sollten wir denn jetzt da mit dieser Tradition brechen? Genau die Sache hat er mir ja auch getwittert. Also wir hatten da an dem Freitag, nachdem das rausgekommen ist, über Twitter ein bisschen Kontakt. Und da habe ich ihm auch auf diese Sache geantwortet. Erstmal, nur weil etwas bisher immer so üblich war, muss es weder gut noch sinnvoll sein. Da kann man gerne bei jeder Wahl neu sortieren, wie man es machen möchte. Also das ist dieses typische Blockieren, was die Alteingesessenen gerne machen, wo ich ganz doll allergisch drauf reagiere. Und deswegen, das ist für mich eine Einstellung, die geht gar nicht. Naja, Steuerverschwendung, jetzt muss ich ja selber was sagen, Steuerverschwendung seit Existenz der Bundesrepublik Deutschland ist ja auch guter Brauch, ne? Zum Beispiel. Aber das passt doch zu der grundsätzlichen Ausrichtung gerade dieser beiden großen etablierten Parteien, dass sie wirklich immer nur bewusst an Status quo festhalten, geringfügige Veränderungen zulassen, aber nie bereit sind, echte Reformen in Angriff zu nehmen. Das passt doch in diese Kette. Man stelle sich bitte vor, die FDP fliegt jetzt vielleicht aus dem Bundestag oder die Grünen, die auch im Abwärts drin sind, irgendwann im Bundestag nicht mehr vertreten, dann behält sich Jens Spahn also nur noch mit den Roten oder den ganz Roten. Das kann es ja normal nicht sein. Ja, sprechen wir doch mal über den Schulleiter, Schuldirektor, wie auch immer. Denn im Kreis Borken, jetzt wissen wir ja, der Hörer weiß es nicht unbedingt, da ich ja selber betroffen bin als Borkener, weiß ich ja, dass wir hier in einem sehr schwarzen Gebiet leben. Und wie sind denn eure Erfahrungen überhaupt in Podiumsdiskussionen? Da möchte ich so ein bisschen drauf hinaus. Und warum ist das von dem Schuldirektor schon ein bisschen außergewöhnlich, wie er reagiert hat, Wiebke? Also wenn du wissen möchtest, wie das bisher so üblich war, da würde ich eher an Sigi abgeben. Ich glaube, der hat da ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Ich kann gern gleich was dazu sagen, wie die beiden Schulen reagiert haben, wo eben jetzt der Vorfall da war. Dann teilen wir das doch so auf. Sigi, wie war es denn bisher so üblich? Also ich habe bisher mit der morgen stattfindenden, ist glaube ich meine 9. Podiumsdiskussion. Es hat also bisher nie Probleme gegeben und ich habe mich nie als Kandidat zweiter Klasse oder so fühlen müssen, sondern von den Schulleitern im gleichen Umfang begrüßt worden, aufgenommen worden. Also ich kann natürlich überhaupt nichts Negatives sagen und auch wenn Herrn Röhring nicht oder Politiker nicht unbedingt schätze, muss ich sagen, menschlich hat er das auch nie raushängen lassen. Ich kann mir wirklich bei ihm auch nicht vorstellen, dass er so ein Gebaren mitmachen. Das, was wir erlebt haben, ist, dass bestimmte christliche Veranstaltungen, insbesondere von KB und Tolfing, sich auch auf die Linie zurückgezogen haben. Wir laden nur Parteien ein, die im Deutschen Bundestag sitzen. Da haben wir auch schon mal eine entsprechende Gegendemo hier in Rede gemacht, wo das hier stattgefunden hat. Aber ansonsten kann ich da nur positiv von berichten. Okay. Herr Wiebke, vielleicht kannst du dann was zu der aktuellen Situation sagen, wie denn der Schuldirektor reagiert hat. Ich war gestern Vormittag an den Wirtschaftsschulen in Steinfurt und heute Mittag an dem Berufskolleg in Ahaus. Und bei beiden Schulen ist das wirklich so gewesen, dass Jens Spahn sich abgemeldet hat. Er hatte erst zugesagt. In Ahaus wurde sogar extra für ihn der Termin verschoben. Und eine Woche vorher springt er ab. Mit der Begründung, Piraten und AfD wären ja auch vertreten. Er würde teilnehmen, sofern wir also die AfD und die Piraten, ausgeladen würden. Und beide Schulleiter oder stellvertretende Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, die mussten keine 2 Sekunden nachdenken und haben das sofort abgeschlagen und ihm gesagt, ja, dann sind sie leider nicht mit dabei. Die wollten vielleicht, haben auch gesagt, senden sie einen Ersatz, jemand anders dann vielleicht, aber das wollte wiederum die CDU nicht. Also ich kann auch noch ergänzen, ich habe mich als Pressesprecher bei beiden Schulleitern für ihr demokratisches Verständnis und für ihren Sinn nach Chancengleichheit bedankt. Und kann nur sagen, Chapeau, gerade in einem schwarz dominierten Wahlkreis oder Wahlkreisen so eine Entscheidung zu treffen, finde ich ganz, ganz hervorragend, wie gesagt. Die haben sich da wirklich nichts bieten lassen. Ich habe heute in Ahaus erfahren, dass Jens Spahn sich oder sein Team sich vor 2 Tagen gemeldet hätte, dass man dann doch gerne vorbeikommen würde und von der CDU Flyer Werbemittel verteilen möchte an die Schüler. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob sich das bestätigen lässt, aber ich habe was davon gehört, dass die CDU gerne Kinogutscheine verteilen wollte und dass die Schule da abgelehnt hat und gesagt hat, entweder nimmt die CDU teil oder sie bleibt fern. Also starker Tobak, finde ich. Wenn es denn so stimmt, das können wir jetzt ja gerade nicht verifizieren, dann hast du natürlich vollkommen recht. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, wollte es aber ganz gerne hier kurz erwähnt haben. Was ich auch echt mutig finde von den Schulen, ist, dass sie da wirklich Paroli geboten haben. Die Schulleiter haben da wirklich nicht lange gezögert und haben mich auch alle da sehr, sehr freundlich aufgenommen. Haben auch gesagt, die freuen sich, von den Piraten zu hören. Und das ging, glaube ich, in erster Linie auch von den Schülern aus, dass die uns da gerne haben wollten. Ja, dann greife ich doch mal aus. Das geht jetzt zwar weg von unserem eigentlichen Thema. Ich glaube, dazu ist alles gesagt, aber wir nutzen noch die Gelegenheit, dass ihr vielleicht mal eben ein bisschen berichtet, wie denn überhaupt die Reaktion der Schüler auf die Piraten ist. Die Piraten waren ja 2012 absolut cool, hip und alles lief. Jetzt sind wir 2013, das hat sich alles ein bisschen abgekaut. Ist das bei den Schülern auch so die Reaktion, dass wir abgekaut sind und gar nicht mehr so hip, wie wir vor einem Jahr noch waren? Ich war ja letztes Jahr leider auf keiner Podiumsdiskussion, deswegen kann ich die Reaktion schlecht vergleichen. Aber ich habe jetzt gestern und heute echt gute Reaktionen bekommen, auch eine Menge Fragen. Wir hatten bei einer Podiumsdiskussion zwischendurch 20 Minuten Pause und die Pause hatte ich eigentlich nicht, weil alle auf mich zukamen und noch genau wissen wollten, wie läuft das mit dem BGE, wie ist das bei euch, dann auch mit den Studenten und dem BAföG, also die waren wirklich interessiert. Auch in Aarhus heute, zu Anfang ein bisschen verhaltener Applaus, zum Ende hatte ich aber fast den meisten, also das hatte mich selber auch schon überrascht. Also ich hatte ein echt gutes Gefühl dabei und ich glaube auch, dass ein Parteikollege aus Rheine in Steinfurt gesagt hat, dass die Leute im Publikum meinten, dass der Kollege von den Grünen und dass ich am besten wegkommen würden von der ganzen Gruppe. Also ich fand das durchweg positiv. Ja, schön zu hören. Sigi, wie sind deine Erfahrungen? Ich kann das auch nur so bestätigen, gerade an Schulen, und ich bin jetzt von Gymnasium über Berufsschulkolleg, normale Schulen, also hat da so einige jetzt durch. Bei Schülern muss man wirklich sagen, die sind offen, denen kann man auch unsere Argumente nach wirklich echten Reformen näher bringen. Die fragen auch nach, sind meist sehr, sehr gut vorbereitet, weil sie sich vor dem Unterricht teilweise damit beschäftigt haben. Und das habe ich auch schon bei uns in der Piratenpartei kommuniziert, das, was schon ab und zu mal rauskam, bisher hatten wir die Piratenpartei immer nur so als Spaßpartei und Internetpartei gesehen, aber ihr habt ja echte Programme und ihr habt ja wirklich echte Vorschläge und das ist also relativ gut rübergekommen. Und bei einer Schule hatten sie anschließend auch mal ein Stadtforum oder glaube ich, da haben sie mal eine Abstimmung gemacht und da haben wir dann, oder ich als Kandidat dann als Drittbester abgeschnitten. Also ich glaube schon, dass man gerade bei den jungen Leuten mit unseren Themen wirklich überzeugen kann. Ja, ich würde sagen, ich danke euch beiden dafür, dass wir noch einmal kurz dieses Thema aufnehmen konnten und über diese Podiumsdiskussion sprechen konnten. Ihr seid euch da ja auch sehr einig und ich denke, wie die meisten Piraten. Und zum Zweiten auch danke für das Feedback, wie es denn bei den Podiumsdiskussionen läuft. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, danke dir auch. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.